WDR 3 Hörspiel. Heute mit Sascha Zien. Schönen guten Abend. Der Nationalismus erlebt ein höchst seltsames und gruseliges Comeback. Das spürt auch die Kultur. In Ungarn und in Polen soll die Kultur auf eine nationale Linie gebracht werden. Die AfD hätte es in Deutschland auch gerne, dass Medien und Kultur eine rechte politische Agenda stützen und nicht unabhängig sind. 1967 hat der israelische Dichter Hanoch Levin ein Hörspiel gemacht darüber, wie es um die Freiheit der Kunst bestellt ist, wenn nationale Erwartungen in ihr ruhen. Den Spion schnappen, heißt es, und der WDR hat jetzt zum ersten Mal eine deutschsprachige Version dieses Stückes gemacht. Die gibt es heute im WDR 3 Hörspiel. Den Spion schnappen. Ein Hörspiel von Hanoch Levin. Übersetzung aus dem Hebräischen, Doron Hamburger und Frank Weigand. In einer Fassung von Noam Brusilowski und Florian Hain. Das Land heißt Sisimama. Eine Menge Palmen und Sonne. Extrem heiß. Zu heiß. Ihr werdet selbst darauf kommen, dass das hier nicht in einem anderen Land passieren könnte. Einst war die Stadt klein. Sie hatte eine kleine Straße, überschattet von hohen Bäumen. Und an der kleinen Straße stand ein kleines Haus, umgeben von einem kleinen Garten. Und in dem kleinen Haus an der kleinen Straße lebte ein Dichter, der ebenfalls klein war. Jeden Morgen, wenn der Dichter aus dem Schlaf erwachte und nachdem er sich gewaschen und gefrühstückt hatte, pflegte er, an seinem Schreibtisch zu sitzen und Gedichte zu schreiben. Denn schließlich war der Mann ein Dichter. In den Abendstunden pflegte er, durch den Garten seines kleinen Hauses zu spazieren, wo er dem Zwitschern der Vögel lauschte und den Duft der Blumen schnupperte. Denn schließlich war der Mann ein Dichter. In den Winternächten drang das Rauschen des Meeres durch sein Fenster und machte seinen Schlaf verrückt vor Verlangen. Es ist 8 Uhr morgens. Abstand halten! Abstand! Abstand! Erstklässler. Guten Morgen, Frau Lehrerin. Heute ist Mittwoch. Oh, ja, Lehrerin. Draußen scheint die Sonne. Alle Vögel zwitschern. Oh, ja, Frau Lehrerin. Der Himmel ist blau. Die Leute arbeiten. Die Soldaten halten Wache. Oh ja, Frau Lehrerin! Oh ja, Frau Lehrerin! Oh ja, Frau Lehrerin! Und jetzt, liebe Kinder, werden wir etwas über unseren Nationaldichter lernen. Ein Dichter ist, wie wir alle wissen, Ein Mann, der Gedichte schreibt. Ein Nationaldichter ist ein Mann, der nationale Gedichte schreibt. Nationalgedichte sind Gedichte, die vom Nationaldichter geschrieben wurden. Ein Nationalgedicht ist, wie wir alle wissen, ein Gedicht, das ein Nationalgefühl ausdrückt. Ein erhabenes und äußerst gefühlvolles Nationalgefühl. Ein Nationalgefühl ist dieses erhabene Ding, das ein Mensch fühlt, wenn er national lebt oder stirbt. National leben oder sterben. Genau das tun nationale Menschen. Der Nationaldichter lebt und stirbt national. Unsere Schüler und Schülerinnen singen für Sie das bekannte Frühlingslied, geschrieben von unserem Nationaldichter. Und nun, liebe Kinder, nachdem wir das nationale Frühlingslied gelernt haben, das die lange Geschichte unserer kleinen Nation beschreibt, haben wir eine Überraschung für euch. Morgen ist der 15., unser Frühlingsfest. Und ihr werdet das Glück haben, unseren Nationaldichter in seinem eigenen Haus zu treffen, während er arbeitet. Der Nationaldichter ist ein beschäftigter Mann. Er schreibt Gedichte. Unter gar keinen Umständen darf irgendjemand von euch ihn stören. Unter gar keinen Umständen darf irgendjemand von euch in Schränken herumschnüffeln oder Obstschalen oder Brotkrümel auf den Boden seines Hauses werfen. Ich hoffe ehrlich, dass euer Benehmen exemplarisch sein wird. Ein Vorbild für die Schüler der anderen Schulen. Ich hoffe aufrichtig, dass der Nationaldichter mit eurem Besuch zufrieden sein wird. Ich hoffe aufrichtig, dass er euch lieben wird. Ich hoffe, dass er uns ein Gedicht widmen wird. Vielleicht sogar ein Nationalgedicht. Abend im Haushalt der Lamentosos. Das Mädchen Sissi Lamentoso schreibt in ihr Tagebuch. Dienstag, der 14. Heute habe ich ein Gedicht gelernt. Ein Wiegenlied. Das kleine Haus des Nationaldichters. Die Zeit? Es ist 8 Uhr morgens. Der Nationaldichter sitzt an seinem Schreibtisch und beobachtet seine Schreibmaschine. Guten Morgen, sehr verehrter Herr Nationaldichter. Ich bin die Lehrerin Bertolda. Die was? Die Lehrerin Bertolda. Ich und die Schüler meiner Klasse sind gekommen, um Sie zu besuchen. Entschuldigung? Ich sagte, ich und die Kinder meiner Klasse sind gekommen, um Sie zu besuchen. Das ist sehr nett von Ihnen, dass Sie zu Besuch kommen, aber ich meine, ist es nicht ein bisschen früh? Statistiken aus dem Bildungsministerium beweisen, dass es sich in den frühen Morgenstunden am effizientesten lernen lässt. Ich enttäusche Sie nur ungern, aber wie soll ich sagen? Ich bin heute Morgen ziemlich beschäftigt, das heißt mit Arbeit. Ich muss bis Mittag ein paar Korrekturen in einem Gedicht fertig machen. Genau das war unsere Absicht. Unser Ziel war genau das, Sie während Ihrer Arbeitszeit zu treffen. Meine Schüler sind äußerst neugierig, den Nationaldichter bei der Arbeit zu sehen. Wirklich? Es ist sehr ermutigend, das zu hören, besonders in Zeiten wie diesen, dass die Jugend, ich begreife nicht, was es hier zu sehen gibt. Ich sitze bloß an meinem Schreibtisch und schreibe. Da gibt es nichts zu sehen. Genau wie ein Beamter in einer Behörde. Nein. Nein? Durchaus nicht. Sie sind ein Dichter. Natürlich bin ich ein Dichter. Sehen Sie die Kinder. Sie sind sehr neugierig, unseren Nationaldichter bei der Arbeit zu sehen. Sie sind sehr leise, sehr wohlerzogen und sehr höflich. Ja, wie viele? 250 Was? Jungen und 300 Mädchen. Insgesamt 550, mich nicht eingerechnet, selbstverständlich. Kinder! Begrüßt den Herrn Nationaldichter! Liebe Kinder! Heute, Mittwoch, den 15. Scheint die Sonne am Himmel! Heute ist unser Frühlingsfest! Hinter dieser Tür sitzt der Nationaldichter und arbeitet! Wir werden ihn jetzt gleich begrüßen! Sehen Sie, Sie sind sehr ruhig. Sie kommen aus guten Familien. Wissen Sie, Sie sind wohlerzogen und höflich. Ich mache mir nur Sorgen, also mache mir wirklich Sorgen, dass Sie meine Konzentration stören werden. Verstehen Sie, ich muss das Gedicht bis Mittag in Druck geben. Ich trage Verantwortung. Aber Sie haben es doch selbst gemerkt. Sie sind sehr ruhig. Sie sind wohlerzogen und höflich. Ich möchte nicht, dass Sie fälschlicherweise den Eindruck bekommen, ich hasse Kinder. Im Gegenteil, ich mag Sie sehr gerne, aber andererseits, und ich will, dass Sie mich verstehen, kann ich mir keine Verspätung bei der Abgabe meines Manuskripts erlauben, denn um 1 Uhr mittags wird die Zeitung gedruckt. Sie sind sehr ruhig, Sie sind wohl... Ja, natürlich sind Sie das! Also, wenn ich Sie hereinlasse, dann... Bitte, Sie sollen die Schuhe ausziehen. In äußerster Stille, auf ihren Zehenspitzen, betreten die Schüler das Arbeitszimmer des Nationaldichters und setzen sich rings um ihn hin. Wir schieben uns Schrittchen langsam hinein in den Raum. Wenn nicht mehr weiter kam, wird geschoben von hinten. Und es knarren die Dielen, es atmen die Kinder. Fliegen über die 50 es ist die Ruhe der Engel. Wir sind gut vorbereitet auf diesen Tag. Wir drängen uns hier nicht. Wir schieben uns parallel aneinander vorbei. Kaum jemand berührt den Körper des anderen. Wir sind ein Schwarm. Und jeder weiß und fühlt, wo der andere hin will. Wir haben die gleiche Richtung. Wir drängen nach vorne. Zum Schreibtisch. Dem sehr verehrten Herrn Nationaldichter entgegen. Auf keinen Fall dürfen wir ihn stören. Auf keinen Fall dürfen wir den Boden mit Krümeln bekrümeln. Auf keinen Fall dürfen wir die Schule und damit zugleich auch die Nation in Verruf bringen. Nein, bitte nicht schon wieder! Sie sollen sich nicht an die Wände. Wir haben einen Auftrag und wir erfüllen ihn. Diskretion ist das Gebot der Stunde. Wer sich auf den Fuß getreten fühlt, schluckt seinen Schmerz hinunter. Wer Platzangst kriegt, der schließt die Augen und lässt sich treiben. In unserem Reigen. Und das letzte Kind schließt leise die Tür. Wir sind ein Strom und fließen in alle Ecken. Tritt uns nicht gegen die Bücher, nur miteinander. Wer nach oben will, braucht Widerstand. Wir geben ihn uns. Wir sind keine Kinder. Wir sind die Zukunft der Nation. Zeit? Es ist 8.30 Uhr am Morgen. Die Kinder sehen den Nationaldichter an, der Nationaldichter sieht die Kinder an. Seht ihn an! Seht ihn an! Seht ihn genau an! Jetzt denkt er nach! Seht ihn an! Er denkt nach! Seht, wie unser Nationaldichter nachdenkt. Er denkt nach. Alle Kinder sehen nun zu, wie der Nationaldichter nachdenkt. Seine Stirn ist runzlig vom Nachdenken. Die Unebenheit auf seiner Stirn. Die Unebenheit auf der Stirn unseres Nationaldichters ist das Ergebnis übergroßer Denkleistungen. Sogar die Augen sind nachdenklich. Und mittendrin erschien ein großer Adler. Er murmelt. Und mittendrin erschien ein großer Adler. Ein großer Adler. Der schwarze Leberfleck. Auf der Nase des Nationaldichters ist das Ergebnis von Naturbeobachtungen an einem Sonnentag. Großer Adler? Was für ein großer Adler? Was für einen großen Adler meine ich eigentlich? Was habe ich mit einem Adler zu schaffen? Ich habe noch nie in meinem Leben einen Adler gesehen. Er murmelt. Denkt nach. Er ist konzentriert. Die Augen wandern durch den Raum. Großer Adler. Hochkonzentriert. Mit einer echten, ehrlichen Anstrengung aus meinem allertiefsten Inneren heraus wäre ich imstande, den tiefsinnigen, richtigen Gedanken aus mir herauszuwinden. Er wird richtig und ekelerregend stinkend herauskommen. Wie beim Ausscheiden von Exkrementen nach der geduldigen Verdauung meiner Eingeweide. Er wird andere Organe in meinem Inneren mitreißen. Ich werde den Schaden nicht vermeiden können, als grauenvollen Preis dafür, das Richtige zu denken. Außerdem wird wegen des richtigen Gedankens ein Übermaß an nutzlosen Gedenkchen bei mir ausgeschüttet. Gedenkchen, deren man sich besser nicht rühmt. Sie werden ein groteskes Licht auf mich werfen, das ich an dem Tag verfluche, an dem ich auf den richtigen Gedanken komme. Denn eigentlich rang bloß ein Kind auf sein Töpfchen mit seinen Gedärmen und versuchte dann, sich seinen eigenen kleinen Hintern abzuwischen. Und natürlich blieb ein kleines Stückchen Toilettenpapier am Leim der schmierigen Rückstände seines Kotes hängen. Aber das weiß es nicht, das Kleinkind. Es rennt nackt ins Wohnzimmer, zur Freude seiner Eltern und hüpft auf Omas Schoß. Und gleich, nachdem es auf sie gehüpft ist, bleibt der Papierfetzen an ihrem Kleid haften, genau zwischen ihren Schenkeln. Natürlich vergibt man dem Kleinkind. Es ist schließlich ein Kleinkind, aber uns nicht. Denn wir sind nicht mehr 3 Jahre alt und Oma ist schon vor langer Zeit gestorben. Sie ist tot. Begraben, nicht anwesend. Oben segeln Wolken dahin, im fernen Fenster seine Mutter Blick, kein Spiegelbild, nur der Blick. See, wartet. Die Zeit? Es ist 10 Uhr morgens. Die Lehrerin Bertolda und ihre 550 ruhigen, höflichen Schüler beobachten aufmerksam den Kampf des Dichters mit dem Adler. Und mittendrin erschien ein großer Adler. Seht, wie unser Nationaldichter nachdenkt. Jetzt denkt er nach. Er denkt nach und nach. Hä? Ich habe mit den Kindern gesprochen. Was soll das heißen, er denkt nach und nach? Das heißt, dass sie nachdenken und nachdenken und nachdenken. Und wo wir schon dabei sind, sie haben kein einziges Wort geschrieben, seit wir angekommen sind. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, dass... Ich weiß, ich bin nicht so naiv, wie Sie vielleicht glauben. Und trotzdem ist das ein bisschen überraschend, dass Sie mehr als 2 Stunden lang an Ihrem Schreibtisch sitzen und überhaupt nichts schreiben. Es ist nicht ganz einfach, eine Klasse so bei der Stange zu halten. Was soll man machen? Es fließt nicht immer so, wie man will. Man bleibt an einer Zeile hängen und muss 2 Stunden lang warten, bis es kommt. Bis was kommt? Die Fortsetzung. Die Fortsetzung des Gedichts. Ich habe zu den Kindern gesagt, dass sie wahrscheinlich versuchen, sich an etwas zu erinnern. Oder aber nach einem präzisen Ausdruck suchen. Ja, genau das versuche ich. Und mittendrin erschien ein großer Adler. Vielleicht können wir ihnen behilflich sein. Entschuldigung? Ich habe gefragt, ob wir ihnen behilflich sein können. Oh, danke. Nein, nein, nein. Ich danke Ihnen aufrichtig. Kollektive Arbeit hilft da nicht. Ich meine, nicht mit einem Team von 550 Personen. Oh, man kann nie wissen. Und mittendrin erschien ein großer Adler. Erschien ein großer Adler. Wenn Sie uns eine Zeile vorlesen, könnten wir Ihnen vielleicht dabei helfen, sie zu vervollständigen. Das ist wirklich nett von Ihnen, also wirklich nett, aber das ist nicht nötig. Danke, ich schaffe das schon alleine. Lesen Sie uns bitte die Zeile vor. Wir würden nur ungern mit dem Gefühl von hier fortgehen, dass wir nichts gesehen haben. Aber wenn Sie darauf bestehen, bitte. Und so... Mittendrin. Erheben Sie bitte Ihre Stimme, die hinten können Sie nicht hören. Und so mittendrin erschien ein großer Adler. Das war's. Ah, so weit sind Sie gekommen. Ja. Alle hier gehört. Und so mittendrin erschien ein großer Adler. Jetzt sagen Sie uns, wonach Sie suchen. Suchen? Nach der Fortsetzung. Ich meine, ich suche nach der Fortsetzung der Zeile. Er sucht nach der Fortsetzung der Zeile. Welches schlaue Kind kann unserem Nationaldichter einen Vorschlag für die Fortsetzung der Zeile machen? Ich, hier. Ruhe! Nicht alle auf einmal! Sehen Sie, wie begeistert Sie sind, Ihnen behilflich sein zu können? Wer hebt seinen Finger? Ja? Bitte! Martin Bock. Der große Adler landet auf dem Rücken des Tigers und pickt den Tiger in den Rücken. Und? Wirklich entzückend, aber nein, das ist es nicht. Martin Bock ist der fleißigste Schüler der Klasse. Natürlich, das sieht man sofort. Dieser Junge ist wirklich ein heller Kopf, aber... Aber was? Das ist nicht... Nicht was? Ist es einfach nicht. Unser Nationaldichter sagt, das ist es einfach nicht. Aber wir geben nicht auf. Wer will es weiter versuchen? Ich. Bitte. Ja, diese kleine Hand da hinten war am schnellsten. Bitte schön. Der Adler stürzt mit einem Turm zusammen und dann bricht die Spitze des Turms ab. Und dann fällt die Prinzessin in einen Baum. Nein. Nein, nein, das nicht. Warum nicht? Unser Nationaldichter hat uns wieder zurückgewiesen. Nächster Vorschlag. Ich. Der Adler landet auf dem Rücken des Tigers und pickt ihn mit seinem Schnabel. Diesen Vorschlag hatten wir schon. Ja, ich habe ihn nicht gehört. Doch, da bin ich mir ganz sicher. Ich habe ihn nicht gehört. Und doch ist der Vorschlag nicht das, wonach ich suche. Nein? Nein, tut mir sehr leid. Habt ihr das alle gehört? Unser Nationaldichter lehnt nach wie vor alle Vorschläge ab. Will es noch jemand versuchen? Ein großer Adler flattert durch ein Fenster in den Raum und trägt einen goldenen Ring im Schnabel. Nein, nein, nein, nein. Schon wieder nicht? Nein, das ist nicht, was ich suche. Das ist nicht, was Sie suchen. Es ist ein wenig seltsam, dass Sie alle unsere Vorschläge ablehnen, denn Sie sind gar nicht schlecht. Ja, an sich sind Sie gar nicht schlecht. Und wir dachten, Sie sind der Dichter des Volkes. Natürlich bin ich der Dichter des Volkes. Ich lehne nicht ab, weil ich ablehnen will. Das ist einfach nicht, was ich suche. Aha. Wenn dem so ist, wonach suchen Sie dann? Worum geht es in Ihrem Gedicht? In dem Gedicht geht es um meinen Vater. Ist das so? Geht es in dem Gedicht um Ihren Vater? Ja. Alle mal hier gehört? In dem Gedicht geht es um seinen Vater. Um seinen Vater. Wenn dem so ist, was hat der Adler darin zu suchen? Das frage ich mich auch die ganze Zeit. In dem Gedicht geht es um seinen Papa. In anderen Worten, um seinen Vater. Ist Ihr Vater noch am Leben? Nein. Heißt das, er ist tot? Ja. Woran ist er gestorben? Was hat das überhaupt für eine Bedeutung? Reine Neugier. Na, er starb an einem Herzinfarkt. Alle hier gehört? Sein Vater starb an einem Herzinfarkt. Ich wiederhole, sein Vater starb an einem Herzinfarkt. War er jung oder alt? Ist er vor langer oder vor kurzer Zeit gestorben? Ist er zu Hause gestorben oder draußen? Einer nach dem anderen, bitte. Das war vor langer Zeit, ja, vor langer Zeit. Er war nicht sehr alt. Was war jetzt die letzte Frage? Die letzte Frage war, ist er zu Hause gestorben oder draußen? Zu Hause. Alle hier gehört, sein Vater ist zu Hause gestorben. Ich wiederhole, sein Vater ist zu Hause gestorben. Ich verstehe nicht, was das Warum alles... Warum haben Sie sich schließlich entschieden, über Ihren Vater zu schreiben? Oh, eine interessante Frage von einem schlauen Kind. Ich verstehe die Frage nicht. Was gibt es da zu verstehen? Man hat Sie einfach gefragt, warum Sie sich schließlich entschieden haben, über Ihren Vater zu schreiben. Ja, was soll das heißen, schließlich? Er war mein Vater. Haben Sie ihn geliebt? Haben Sie die Frage gehört? Ja. Antworten Sie. Ja, ich habe meinen Vater geliebt. Habt ihr das alle gehört? Er hat seinen Vater geliebt. Ich wiederhole, er hat seinen Vater geliebt. Haben Sie ihn sehr geliebt? Was soll das heißen, sehr? Ich habe ihn geliebt, wie ein Sohn seinen Vater liebt. Sie haben die Frage nicht beantwortet. Sehr, ich habe ihn sehr geliebt. Und Ihre Mutter? In dem Gedicht geht es nicht um meine Mutter. Und was ist mit Ihrer Mutter? Meine Mutter ist auch gestorben. Davor oder danach? Danach. Woran ist Ihre Mutter gestorben? Ich sage es noch einmal, in diesem Gedicht geht es nicht um meine Mutter. Sie tut hier überhaupt nichts zur Sache. In diesem Gedicht geht es nur um meinen Vater. Und ich habe auch über Sie geschrieben, falls Sie sich darüber Sorgen machen. Wir machen uns über gar nichts Sorgen. Es ist lediglich äußerst überraschend, dass Sie separat über Ihren Vater und Ihre Mutter schreiben. Ich verstehe wirklich nicht, was das für einen Sinn hat, dass Sie alle hierher gekommen sind. Sie sitzen seit 2 Stunden auf Ihrem Stuhl, kratzen sich an Nase und Ohren und schreiben kein Wort. Sind Sie etwa eingedöst? Nein, bin ich nicht. Ich habe nachgedacht. Ich habe die ganze Zeit da gesessen und nachgedacht. Sie sahen nicht wie jemand aus, der nachdenkt. Also wirklich. Ich beschäftige mich nicht erst seit gestern mit Erziehung. Wir schreiben das Gedicht nicht für Sie. Wir versuchen nur alle gemeinsam, Ihnen bei den Problemen zu helfen, die Sie nicht selbst zu lösen imstande sind. Und bloß, weil Sie unser Nationaldichter sind. Sonst wären wir schon längst weg. Sie sind doch der Nationaldichter, oder? Ja. Sehr gut. Ich dachte, Sie hätten es vergessen. Jetzt versuchen Sie sich zu erinnern, warum Ihnen der große Adler eingefallen ist. Sie wärmen seit 2 Stunden diesen Stuhl hier, kratzen sich wie ein Tier und schreiben kein einziges Wort, während die Augen meiner wohlerzogenen Schüler fest auf Sie gerichtet sind. Ich habe Sie von Anfang an gewarnt. Ich werde diese Zeile mit dem Adler sofort löschen. Nein, Sie löschen überhaupt nichts. Vielleicht steckt ja doch etwas drin. Es könnte eine Art Metapher sein. War Ihr Vater ein Adler? Nein, was für eine komische Frage. Mein Vater war bloß ein... Sah Ihr Vater einem Adler ähnlich? Nein, soweit ich das... Hatte er Fingernägel? Ja, was? Ja, nein, er hatte wohl... Hatte er Flügel? Hatte er einen Kopf? Hatte er eine Nase? Hatte er ein Kinn? Eine Zunge? Ein Hals? Ein Herz? Beantworten Sie die Fragen, die man Ihnen stellt. Was macht 2 plus 4? Beantworten Sie die Fragen. 6. 6 plus 4? 10. Und 10 plus 10? Ja, 20. Was läuft auf 2 Beinen und macht Kikiriki? Kuchen? Eine Henne. Eine Henne? Nein, ein Hahn. Wer sagte zu wem, wo bist du? Gott, zu keinem. Wer ist der Störrischste, macht ihr? Ach, ein Esel. Und wer noch? Holen Sie da etwas aus Ihrer Schublade? Was verstecken Sie in Ihrer Hand? Ja, genau. Was haben Sie in der Hand? Was ist das? Das ist ein Pfirsich. Bloß ein Pfirsich. So, so. Wir wussten nicht, dass ein Dichter Pfirsiche ist. Sie haben 2 Stunden lang auf Ihrem Stuhl gesessen und kein einziges Wort geschrieben, aber Sie vergessen nicht, Ihren Pfirsich zu essen. Aber etwas zu schreiben! Sie haben keine Zeile geschrieben, seit wir hereingekommen sind. So habe ich mir den Nationaldichter nicht vorgestellt. Nein, nicht so! Mit einer Warze auf der Stirn und einem Leberfleck auf der Nase, kahlköpfig und mit haarigen Ohren! Nicht jemand, der geschlagenen 2 Stunden lang sitzt, sich wie ein Tier kratzt und vor sich hindöst! Nicht jemand, der Pfirsiche aus seinem Schreibtisch Schubladen holt! So habe ich mir den Nationaldichter nicht vorgestellt! Und wir Lehrer und Lehrerinnen, die wir ihre Gedichte während langer, entbehrungsreicher Jahre unterrichtet haben, so haben wir uns sie nicht vorgestellt. Ja, was kann ich dafür, dass ich haarige Ohren habe? Was kann ich dafür? Als wir diesen Staat gegründet haben, da hat niemand gefragt, was kann ich dafür? So haben wir uns den Nationaldichter nicht vorgestellt. Ein Dichter besteht nicht bloß aus Nase und Hose. Nicht wie einen Affen. Affe, Affe, Affe, Affe, kratzt sich wie Affe, ein Affe. Affe, Affe, so Affe, haben wir uns Affe, das nicht Affe, vorgestellt. Affe, Erdnüsse, Bananen, Bananen. Nein, Banane. Nicht mich bewerfen. Oh. Kein Affe! Und jemand, der geschlagene 2 Stunden rumsitzt und sich kratzt wie ein Affe. Nicht die Bücher! Nicht die Bücher! Die Gemälde! Was macht ihr denn da? Nicht mit einer Warze auf der Stirn! Vielleicht hat er auch Warzen hinter den Ohren! Mit seinem Hemd! Zieht ihm das Hemd aus! Das Unterhemd! Warum sagt sie nichts? Sie sind ihre Lehrerin! Wir wollten einen echten Nationaldichter. Das bin einen ich, das bin ich! Nationaldichter. Das bin ich! Ich habe Bücher, Urkunden! Er rennt weg! Er rennt weg! Er hält an, das zu verbergen! Er springt aus dem Fenster! Ein anständiger Mensch springt nicht einfach so! Nur Kriminelle springen aus dem Fenster! Er hat sich verbergen! Ein Spion! Ja, ein Spion! Fang den Spion! Er ist ein Spion! Spion! Fang den Spion! Ihm nach! Fang den Spion! In diesem Augenblick kann man deutlich erkennen, wie der Nationaldichter durch die Straßen rennt, wie er mit den Händen flattert wie ein Adler, der sich gleich in die Lüfte erhebt. Und hier sieht man, wie die bunte, 550-köpfige Kinderschar ihn verfolgt und dabei ruhig und wohlerzogen jubelt. Genau diesem Augenblick erreicht der Nationaldichter einen nahegelegenen Wald. Seine eine Hand flattert, die andere liegt auf seiner Brust. Mit allerletzter Kraft, aber unglaublich schnell, klettert er in den Wipfel eines Baumes, klammert sich mit beiden Händen fest, hoch, hoch über dem Ring aus Kindern, der sich immer enger um den Baum schließt. hab doch meine Gedichte gelernt. Das Frühlingslied. Das Frühlingslied, Kinder. Einfach Liebe gegen den Wind. Wisst ihr nicht mehr? Ihr wisst doch noch, oder? Das Frühlingslied. In diesem Augenblick kann man ganz deutlich Rauchkringel erkennen, die den Baum hinaufklettern. Die Kinder stehen regungslos um das Freudenfeuer herum. Sie sind sehr ruhig, sie sind wohlerzogen und höflich. Und nun kann man auch das Feuer selbst erkennen, das an dem ausgetrockneten Stamm leckt und nach oben brennt und brennt. Mach das Feuer aus, Kinder! Und während seine eine Hand den Ast umklammert, flattert der Nationaldichter mit der anderen Hand und reißt seinen Kiefer in Richtung der Kinder auf. Das ist ein aufsehenerregender, einzigartiger Vorgang, nicht nur für die Menschheit, sondern auch für den gesamten Schriftstellerverband. Ich bin ein winzig kleines, ein Mensch, als Mensch verkleidetes Erdkind. Meine Damen und Herren, ich bin vollkommen verblüfft. Mir fehlen die Worte, wenn ich das alles mit einem Wort zusammenfassen soll, dann Affe. Affe, meine Damen und Herren. Ihr habt selbst Erdnüsse nach mir geworfen, ihr habt recht. Ich bin ein Affe. Jeder weiß, dass ich ein Affe bin. Sag gewiss, ich bin ein Affe. Ich habe mich nur als Dichter verkleidet. Ihr habt sofort gemerkt, dass ich ein Affe bin. Stimmt's? Kann mir bitte jemand eine Bananenschale hinwerfen? Dann geht ihr alle schlafen, oder? Affe. Euer National-Affe. Regiment 39. Links, rechts, 3, 4. Regiment 101. Links, rechts, 3, 4. Regiment 42. Links, rechts, 3, 4. In mir drin, wie eine Puppe in einer Puppe, tausende Indianer, jeder ein bisschen weniger bunt gemalt und etwas blasser, jeder mit einer etwas zurückhaltenderen Körperhaltung als der vorherige, bis man zu einem äußerst weißen Indianer kommt, der beinahe gelb ist, einem ehrwürdigen alten Mongolen, entweder einem alten Mann oder einer alten Frau, in der sich zahlreiche weitere alte Frauen befinden, die schon seit langem nicht mehr mongolisch sind, die schon seit langem im Gegenteil immer mehr wie Frauen aus unserem Volk wirken. Und am Ende, im Kern von allem, eine bucklige, ältliche Frau. Und in ihr drin tausend weitere alte Frauen, die immer kindlicher werden. Puppen, schon beinahe Kinderpuppen. Furchteinflößende Gestalten, jede noch furchteinflößender als die vorherige, bis man den Kern erreicht. Dort liegt das verängstigte, das scheiternde Kind. Tausend Puppen mussten wir häuten, bis wir den Kern erreichten. Und das ist immer noch nicht der wirkliche Kern, denn in dem atemlosen Kind drin ist keine Gestalt mehr. Dort bebt allein die Furcht, das Wissen um das Scheitern, das endlose Nicken hin zum entsetzlichen Ende. Abend im Haushalt der Familie Lamentoso. Das Mädchen Sissi Lamentoso schreibt in ihr Tagebuch. Mittwoch, der 15. Frühlingsfest. Heute habe ich einen Affen gesehen. Den Spion schnappen. Ein Hörspiel von Chanoch Levin. Übersetzung aus dem Hebräischen, Doron Hamburger und Frank Weigand. In einer Fassung von Noam Brusilowski und Florian Hein. Mit Sophie Reuß als Lehrerin Bertolda, Stefan Wolf Schönburg als Nationaldichter, Bernd Rademacher als Sportlehrer, den Kindern Julia Fritz, Jordi Leon Zun, Rufus Berg, Jakob Roden, Flora Berg, Smilla Rielinger, Tula Rielinger, Kaspar Duda und Leo Hudson. Und mit mir, meine Damen und Herren, Olga Hohmann als Erzählerin. Technische Realisation: Jens-Peter Hamacher, Dirk Hülsenbusch und Georg Niusmann. Regieassistenz: Hanna Steger. Musik: Georg Gollasch mit dem WDR-Kinderchor Dortmund unter der Leitung von Celio Davutovic. Regie: Noam Brusilowski. Dramaturgie: Jan Buck. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2019.